Ich traf sie im Baumarkt. Ein Spitzengerät mit Schwung und Schleifgarantie. Eine Schutzmarke. Einzigartig und wortgewandt. Mit ihrer scharfen Zunge schliff sie mich rund und lag glatt in meinen Händen. Ich nahm sie mit nach Hause und bin bis heute verliebt in ihre Kurven.